1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir freuen uns, wieder hier zu sein und ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz gleich über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Daniel und Daniel ist 27. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Domian. Daniel, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um ein ganz schlimmes Thema. Ein ganz dummes? Schlimmes. Schlimmes, entschuldige. Ich hab's falsch verstanden. Ja, kein Problem. Bei mir ist es so, meine Ex-Freundin hat Anfang des Jahres ein kleines Kind umgebracht. Was hat die Ex-Freundin gemacht? Ein kleines Kind von mir, eventuell von mir umgebracht. Mhm. Weil das weiß ich nicht, ob das jetzt von mir ist und so, das wird noch festgestellt. Und das ist sehr, sehr schwer für mich. Was ist denn genau passiert? Ja, ich kam mit ihr zusammen. Wie es ist, jedenfalls für zwei Verliebte. Hm. Wann seid ihr denn zusammengekommen? Wir sind in April zusammengekommen. Im April? Mhm. So. So. Es war auch sehr schön. Ja. Und nach einem Monat war ich mit einem Kumpel in Hamburg. Mhm. Und seitdem hat sie sich nie wieder gemeldet. Ich weiß nicht warum. Moment mal, ihr seid im April letzten Jahres zusammengekommen. Ja. Und wann bist du nach Hamburg gefahren? Ende April. Ja, und dann hat sie sich nicht. Wie lange wart ihr denn dann zusammen? Ein Monat. Ach, einen Monat nur? Ja. Ach so, einen Monat. So, und was ist jetzt mit dem Kind? Die hat sie bekommen am. Ja, weiß nicht. Entweder. Weiß ich nicht ganz so genau, aber jedenfalls zwischen 11. und 14. Januar. Also, du glaubst, dass sie in diesem einen Monat von dir schwanger geworden ist? Ist sie auch. Wahrscheinlich, wie das aussieht, jedenfalls die Polizei, also die Kriminalpolizei hat mir Speichelprobe genommen, um festzustellen, was mein Kind ist. Ja, so. Und dann ist das Kind zur Welt gekommen. Und was hat sie dann mit dem Kind gemacht? Erstickt. Sie hat das Kind erstickt? Sofort, nach der Geburt. Wie hast du davon erfahren? Erst in der Zeitung. Über Medien das erfahren. Woher warst du dir so sicher, also bevor eine Speichelprobe gemacht worden ist, dass es dein Kind ist? Vorher wusste ich das nicht, dass eventuell mein Kind sein kann. Aber du hast dich dann doch bei der Polizei gemeldet, oder wie? Nee, die haben sich bei mir gemeldet. Ach so, die haben sich bei dir gemeldet. Wie kamen die denn auf dich, nachdem ihr so lange keinen Kontakt hattet? Ja, weil wir knapp über 200 SMS in dem Zeitraum geschrieben hatten. Ach so, also das heißt, ihr hattet doch noch Kontakt, aber ihr habt euch nicht gesehen, ihr hattet SMS-Kontakt. Genau, aber nur in dem Zeitraum, in den ersten Monat. Ach so. Nur in dem ersten Monat. Das heißt, die ganze Zeit während ihrer Schwangerschaft hattet ihr überhaupt keinen Kontakt. Nein. Mhm. Da ist die Polizei auf dich aufmerksam geworden. Ja, weil die haben gesehen, da ist so viel Kontakt gewesen. Ja. Und da haben sie sich bei mir gemeldet. Mhm. Und da haben sie die Nachforschung angefangen. Mhm. Ist das denn, die haben eine Speichelprobe entnommen, ist es denn nun definitiv bewiesen, dass du der Vater bist? Noch nicht, ich habe sie gestern angerufen und die wussten das noch nicht, aber ich meine auch von vornherein, weil ich eben halt in dem Zeitpunkt mit ihr geschlafen hatte und so. Ja, aber du weißt ja nicht, ob sie in der Zeit auch noch mit jemand anderem geschlafen hat, das weißt du ja nicht. Das weiß ich nicht, aber was es eben halt so ist, eben halt, die waren jeden Tag danach, jedes Mal bei mir. Hm. Hätte es denn sein können, habt ihr nicht verhütet? Nein, hatten wir nicht. Ihr habt nicht verhütet. Mhm. Warum habt ihr nicht verhütet? Weil sie zu mir gesagt hat, es kann nichts passieren. Und das hast du geglaubt? Ja. Schön dumm, ne? Indem sie, in so gesehen, ja. Ja. So, nun ist ja eine schreckliche Tat passiert. Die hat dieses Kind umgebracht. Ich vermute, die sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Genau. Hm. Hast du in irgendeiner Weise eine Erklärung dafür, warum sie das getan hat? Ich denke mal, dass sie überfordert war. Und das. Warum überfordert? Dass sie mir nicht die Wahrheit gesagt hat, weil ich zu ihr damals immer gesagt hatte, falls du schwanger bist, egal von mir oder irgendjemanden, ich nehme das Kind an. Warum glaubst du, wie alt ist sie übrigens? Meine Ex-Freundin ist 20. 20. Warum glaubst du, dass sie sich überfordert gefühlt hat? Weil die Eltern in dem Sinne nicht wirklich für ihr da waren. Weil die Eltern nicht für sie da waren? Genau. Nur das ist ja noch kein Grund, sich aber überfordert zu fühlen. Es gibt ja viele junge Mütter in dem Alter, die es schaffen. Ich Hatte sie denn eine Arbeit? Hatte sie, ja. Hm. Eine Arbeit hatte sie, eine Wohnung hatte sie? Genau. Das wusste ich. Ich wusste nur, dass sie nach Bremen gezogen ist wieder, aber ich wusste nicht, wohin. Hat sie denn, weißt du das, hast du das von der Polizei oder aus der Presse, wie auch immer, erfahren, hat sie irgendeine Aussage schon gemacht, eine Äußerung, warum sie es getan hat? Nein, das hat die Polizei mir nicht gesagt, das über die Presse auch nicht, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt verheiratet. Ach, du bist schon verheiratet jetzt? Ja. Geht aber alles flott bei dir? Ja, flott bei mir nicht, weil aber die jetzige Frau, die ich jetzt habe, die kenne ich schon seit langem. Ach so. So, und die hat auch ein Kind zur Welt gebracht. Mhm. Am 14. diesen Monat. Mhm. Was glaubst du denn, oder warum ist damals diese Beziehung zwischen euch beiden nach einem Monat eingeschlafen? Warum? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das zwar wusste, dass sie schwanger war, aber sie mir das nicht getraut hat zu sagen. Mhm. Weil, aber. Also sie hat dir auch keine Begründung gesagt, warum sie keinen Kontakt mehr mit dir haben möchte. Nein, hat sie niemals gesagt, obwohl sie weiß, dass ich Kinder über alles liebe. Du hättest gerne weiter mit ihr Kontakt gehabt damals. Ja. Bist du denn nicht mal dahin gefahren, wo die wohnte? Ja, sie hat nur kurzfristig gewohnt, wieder bei, wo ich wohne. Hm? Und dann hat sie sich eine eigene Wohnung wieder gesucht. Und da wusstest du gar nicht mehr, wo sie ist? Nein. Hm. Vorausgesetzt, das ist dein Kind, das ist ja noch nicht ganz sicher, wie du selbst gesagt hast. Vorausgesetzt, es ist dein Kind, was ist das für ein Gefühl für dich, dass diese Frau dein Kind umgebracht hat? Ich sag nur auf Deutsch gesagt, ich hoffe, dass sie die Todesstrafe dann gibt. Und dann wünsche ich ihr die Todesstrafe, ehrlich gesagt. Naja, das sagt man immer so im ersten Affekt. Das ist subjektiv verständlich, aber wir sind froh, dass wir keine Todesstrafe mehr haben. Aber ich höre daraus, dass du sehr, sehr betroffen und sehr bestürzt und traurig darüber bist. Ja, weil ich habe damals gesagt nur, was müssen die Leute erleben, die eben halt das erlebt haben. Mhm. Es gibt ja viele eben halt in den Familien, wo das Kind umgebracht wird oder... Hat sie das Kind eigentlich im Krankenhaus gekriegt? Nein, zu Hause. Alleine? Alleine. Zu Hause alleine gekriegt und dann in der Badewanne erstickt. In der Badewanne erstickt? Ja. Also hat sie es ertrinken lassen, das Kind, oder? Nein, mit wie ich das weiß, in der durch die Medien hier auch, durch ein... Mit einem Kissen in der Badewanne? Nee, nicht mit einem Kissen, sondern mit einem Plastik... wie heißt das jetzt noch? Mit einer Plastiktüte. Mit einer Plastiktüte? Ja. Mein Gott, mein Gott. Mein ja, Gott, wie furchtbar. Also ich bin auch fassungslos, wenn ich so etwas höre. Wenn die Frauen die Kinder nicht haben wollen, warum geben sie sie nicht in eine Babyklappe? Sie müssen sie gar nicht in eine Babyklappe geben. Sie müssen das neugeborene Kind einfach irgendwo in einem Krankenhaus beim Pförtner nachts hinlegen und das Kind wäre gerettet und käme irgendwo gut unter. Warum tun die Frauen so etwas? Warum? Ja, deswegen, damals wusste ich auch nicht, warum können wir sowas Frauen tun, aber ich bin jetzt selbst betroffen davon. Mhm. Ich habe das Kind angenommen. Meine Frau, die jetzige Frau, die ich jetzt habe, die hat das Kind auch angenommen wie das eigene. Mhm. Ich das jetzt, weil meine Frau auch jeden Tag jetzt das Kind geboren hat, ist auch nicht mein eigenes, sage ich ganz offen ehrlich dazu. Mhm. Also es hätten sich immer Mittel und Wege gefunden und das Kind hätte leben können und das Kind hätte es auch gut gehabt. Also, das heißt, du wirst jetzt vor Gericht aussagen müssen, da wird was Großes anlaufen demnächst? Ja, wenn ich überhaupt vor Gericht eingeladen werde, das ist noch nicht raus, dass ich irgendwas vor Gericht aussagen muss. Ja, auf jeden Fall wirst du bald erfahren, ob es dein Kind ist? Ja, das kann aber noch jedenfalls, ich habe vor 2 Tagen mit der Kriminalpolizistin gesprochen. Es kann aber noch ein paar Monate, paar Wochen oder eventuell noch 1-2 Monate dauern. Okay, na gut, aber man wird es herausbekommen. Vielleicht können wir, Daniel, so verbleiben, dass wir dann nochmal telefonieren, wenn du genau weißt, ob du der Vater bist. Ja, soll ich mich da melden oder? Würde ich sagen, oder wir besprechen das gleich im Hintergrund nochmal, dass wir uns bei dir melden, okay? Ja, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt neue Familie. Mhm. Okay, meine Frau steht hinter mir. Dann machen wir es so, dass dich jetzt auf jeden Fall schon mal meine Psychologin anruft, die Elke, und alles Weitere bereden wir dann im Hintergrund, wie wir uns neu verabreden. Einverstanden? Ja. Dann ja, ist okay. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Das heißt, Elke meldet sich gleich. Ja, okay, danke. Alles Gute und auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschö. Hier ist Nicole. Nicole ist 29. Hallo Nicole. Hallo. Nicole. Jetzt muss ich mal eben dich bitten, kurz zu warten, Nicole. Mir fällt bei deinem Namen nämlich gerade was ein. Wir hatten am Dienstag ja hier eine Nicole zu Gast in der Sendung am Telefon und es gab einen etwas mysteriös klingenden und uns etwas besorgt werdenden besorgt werdendes Ende des Telefonates. Nicole sagte irgendwie Aua und legte auf. Daraufhin haben sich sehr viele Leute von euch, von den Zuschauern und Zuhörern gemeldet und haben auch ihre Sorge geäußert, was denn los ist. Wir haben uns dann versucht, dahinter zu klemmen, sind aber nicht weitergekommen und haben jetzt die Polizei eingeschaltet, weil wir uns nun auch ernsthafte Sorgen machen, dass irgendwas passiert ist. Sobald wir was wissen und auch das sagen dürfen, werde ich es hier in der Sendung dann auch euch erzählen. So, jetzt aber zu dir, Nicole. Entschuldige, das musste ich gerade mal noch sagen, weil so viele Leute nachgefragt hatten. Kein Ding, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja. So. Krasse Sache. Ja, genau. Also wir waren auch relativ besorgt alle und wussten nicht, es einzuordnen. Vielleicht ist es alles gut ausgegangen und wir werden es erfahren und ich sag's dann weiter. Jetzt zu dir, liebe Nicole. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, mein Mann ist Berufssoldat seit 1,5 Jahren. Ja. Und er muss nach Afghanistan. Seine Kameraden, die sind schon unten. Mhm. Und er konnte wegen einer Verletzung noch nicht mit runtergehen. Er muss aber nachrücken. Wann muss er nachrücken? Sobald er wieder fit ist. Wie lange wird es? Sobald er komplett genesen ist. Was glaubst du, wie lange das dauert? Ich weiß es nicht. Er hat eine Wunde und die verheilt einfach nicht. Und da wurde er im Dezember operiert. Normalerweise sollte das 1-2 Wochen dauern und es altert immer wieder nach und es möchte einfach nicht richtig verheilen. Was ist das für eine Wunde? Der hatte letztes Jahr einen Autounfall und hat sich dabei einen doppelten Nasenbeinbruch zugezogen. Achso, das hat nichts mit seinem Soldatenberuf zu tun. Nein, das ist eine private Geschichte. Ja, auf Weg zur Arbeit, aber ja. Ja. Also das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun, nein. Aber es hängt dieses Damoklesschwert über euch, dass er, wenn er sich erholt hat, dass er nach Afghanistan muss. Richtig. Und gerade eben haben wir wieder die schlimmen Meldungen gehört, jetzt vor ein paar Tagen, dass 3 Soldaten ums Leben gekommen sind. Ja, davon kannte er 2. Davon kannte er sogar 2? Ja, die waren von seiner Kaserne, aus seiner Einheit. Die waren selber erst ein paar Tage unten. Mit denen wäre er mitgeflogen, entweder mit denen oder mit der Gruppe davor oder mein danach. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und seine Kameraden, die in seinen direkten, also mit denen er jeden Tag dort unten zusammen sein wird, die wurden gestern ganz schlimm angegriffen. Und zwar sind die Patrouille gefahren, waren kurz vor einer kleinen Ortschaft und wurden dann von 5 Seiten aus angegriffen, sprich aus allen Richtungen. Und sind da aber nochmal glimpflich davongekommen. Die haben dann einfach irgendwann Vollgas gegeben und sind weggebrettert. Und ja, diese ganzen Nachrichten, die erreichen mich jeden Tag. Ich muss, ich muss für ihn die Taffe sein, die da ist und ihm den Rücken stärkt. Und irgendwie ist keiner da, der mir den Rücken stärkt. Irgendwie, ich kann ihm nicht zeigen, dass ich Angst habe oder diskutiert, dass ich mir solche Sorgen mache. Diskutiert ihr denn darüber, ob das überhaupt richtig ist, was er da vorhat? Er hat es ja nicht vor, er muss es. Na gut, aber er ist ja freiwillig Soldat. Ja, er ist ja kein Wehrdienst. Freiwillig. Ja, er war damals ein Jahr arbeitslos. Wir wussten einfach keinen Ausweg mehr. Und dann hat das Arbeitsamt angeboten, ihn zu versuchen, in die Bundeswehr noch reinzukriegen, obwohl er eigentlich schon viel zu alt ist. Und das hat dann auch alles gut geklappt. Und er sollte eigentlich einen Bürojob dort kriegen. Es war nie gedacht, dass er wirklich ins Ausland gehen muss. Da wären wir nie da auf die Idee gekommen. Und jetzt muss ich mal fragen, soweit ich informiert bin, muss kein Soldat dorthin? Das sind alles Freiwillige, die dort sind. Oder bin ich da so falsch informiert? Ja, offiziell schon. Inoffiziell sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ah, ja. Inoffiziell heißt es, du gehst oder du leidest, so auf gut Deutsch. Und will er denn eigentlich, so aus seinem tiefsten Herzen heraus, will er nicht? Also er hat letztes Jahr schon einen Antrag gestellt auf vorzeitige Entlassung, der wurde abgelehnt, weil er nicht nach Afghanistan wollte. Ach so. Dann hat sein Chef mit ihm nochmal sehr eindringlich das Gespräch gesucht und das über mehrere Wochen hinweg. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich gehe, ich lasse meine Kameraden nicht im Stich. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass er nicht ganz fit ist. Glaube ich dir. Und andererseits zieht es alles in die Länge und dann kommt dazu, eigentlich sollte der Einsatz 6 Monate gehen und sein Chef meint, er muss sparen und jetzt machen die das so, dass die 4 Monate planen und dann aber auf 7,5 Monate verlängern und dadurch, dass er auf 4 Monate geplant ist, kriegt er nicht mehr diese 10 Tage Urlaub. Das heißt, er ist 7,5 Monate insgesamt am Stück weg, ohne dass wir uns sehen können er mich besuchen kann oder ich ihn besuchen kann. Und das ist also find ich für Angehörige Horror, absoluter Horror. Absoluter Horror. Und kann dich völlig verstehen, dass du da am Rad drehst. Es vergeht ja fast keine Woche, wo wir nicht irgendwelche Meldungen hören. Und wir haben gerade von den 3 Toten gesprochen. Es sind ja noch einige Soldaten schwer verletzt. Wer weiß, wie es denen geht und welche Folgeschäden die davon tragen. Und ich muss ja auch immer sagen, dass ich sich mir dann auch immer die Frage aufdrängt und immer wieder aufdrängt, wozu, wozu, wozu. Ja, das ist noch das Nächste. Wenn ich wissen würde, was die da unten machen und was es für einen Sinn haben soll, dann würde ich das irgendwo noch verstehen. Wenn ich das Gefühl hätte, er beschützt uns dadurch, dann wäre das vielleicht noch irgendwo was, wo ich was Gutes drin finden würde. Aber diese... Okay, die Afghanen selber, die wollen die Bundeswehr ja da haben zur Sicherheit, aber im Endeffekt, umso länger die Bundeswehr da drin ist, umso mehr ziehen die uns in die Terrorwarnung mit rein. Umso schlimmer wird es für Deutschland und deshalb, ich kann es nicht nachvollziehen. Dennoch also, kann ich nicht verstehen, wenn jetzt dein Freund sagt, ich will das nicht und ich kündige oder ich weiß nicht, wie man das macht bei der Bundeswehr, wenn er nur kundtut, dass er es wirklich nicht will. Dann kann ihn doch niemand zwingen, dorthin zu gehen. Naja, das sieht ein bisschen anders aus. Wenn er sich weigert zu gehen, dann geht er in ein Militärsgefängnis. Er ist dafür vorgesehen und er hat ein Jahr lang dafür Übungen gemacht und er muss darunter, da hat er keine Wahl mehr. Und nach der Grundwehrausbildung, da kam die Liste raus, wer alles geben muss und da stand Herr Alt ganz oben mit drauf. Und er hatte damals schon geäußert, dass er darauf scharf wäre und dass, wenn jemand freiwillig darunter gehen möchte, dass er doch dann gerne von der Liste runtergestrichen würde. Darauf sind die überhaupt nicht eingegangen. Fragen gar nicht, wer freiwillig möchte. Hast du Kontakt? Kann ich das nicht zu sagen? Bin ich nicht informiert? Wird die Bundeswehr vielleicht anders sehen? Lass uns mal so stehen. Hast du Kontakt mit anderen Mädels, deren Freunde unten sind oder auch unten nach unten müssen? Nein. Nee. Ich habe im Prinzip überhaupt gar keinen Kontakt mit der Bundeswehr. Mhm. Das kommt dann alles, wenn er unten ist. Dann redet ihr jetzt im Moment viel darüber oder wird das eher so ein bisschen verdrängt alles? Ja, er kommt nach Hause und erzählt viel. Und man merkt einfach, wie schlecht es ihm dabei geht und wie bedrückt er ist. Und alleine, wenn ich überlege, wie er am Freitag nach Hause gekommen ist, ich war um 12 Uhr noch im Bett, als er nach Hause gekommen ist. Und er kam dann und weckte mich nur und meinte, es sind schlechte Nachrichten. Und ich so, was ist denn los? Und dann hat er das halt erzählt und legte sich dann direkt hin und hat geschlafen. Also er wollte dann einfach auch seine Ruhe haben. Und das heißt im Klartext, ihr und du und ihr beide müsst da jetzt durch. So wie du es jetzt schilderst. Das heißt, wenn er gesund ist, wenn er fit ist, dann wird er eingezogen und dann habt ihr 7 Monate vor euch, die Zittern und Angst bedeuten. Oh ja, und dann werde ich kein Radio mehr hören. Ja, wahrscheinlich schon, weil du natürlich auch neugierig bist, was los ist, ne? Ja, und sobald irgendeine negative Nachricht von Afghanistan kommt, drehe ich ja am Rad, bis irgendwann ich in Angst bekomme oder ein Auto vorfährt. Das ist, aber vielleicht wäre es wirklich ganz, würde ich durchdrehen. Vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht, wenn du mal versuchen willst, Kontakt aufzunehmen, dann auch mit anderen Angehörigen von Soldaten, die unten sind. Das ist doch ganz gut, wenn man da mal jemanden anrufen kann und ein bisschen redet, der in gleicher Weise betroffen ist, als wenn man da ganz allein zu Hause sitzt. Da wird man ja irre. Ja, das, was die Bundeswehr anbietet, das ist, jeder bekommt, also jede Familie, die zu Hause bleibt, bekommt einen Psychologen an die Seite gestellt. Das heißt, wenn es mir ganz doll schlecht geht oder so, wenn er unten ist, dann darf ich dort anrufen, egal um welche Uhrzeit. Ah ja. Und das ist ja schon mal gut. Was die auch machen, das sind für Angehörige so eine Art Treffen ist das. Da treffen die sich, ich weiß gar nicht wie oft. Mhm. Und da... So vielleicht solltest du das schon auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja eine gute Sache der Bundeswehr, dass sie das anbieten. Ja, die bieten das aber erst an, wenn er unten ist. Also jetzt ja, klar, ich noch verstehe relativ schon. Alleine da. Mensch, Nicole, das tut mir leid für dich, dass es so ist. Dann, was hoffen wir? Dass er gesund und munter wieder nach Hause kommt das und sowieso. Keine seelischen Schäden na, das sowieso. Ich hatte gerade schon eine andere Hoffnung, dass er vielleicht zwar wieder gesund wird, aber nicht so gesund, dass er da runtergehen kann. Sage ich als alter Kriegsdienstverweigerer, man möge es mir nachsehen, dass ich diese Sichtweise habe, weil das für mich ein Horror ist, diese ganze Kriegschaos da unten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was mir momentan noch Mut gibt, dass ich immer wieder denke, ach, der wird nicht nachgezogen und wenn er jetzt erstmal noch 1 oder 2 Monate zu Hause bleiben muss, weil er nicht in Ordnung ist, dann sagen die vielleicht, wir brauchen ihn unten gar genau, nicht mehr oder genau, so. Genau. Und das ist jetzt gerade meine einzige Hoffnung, die ich noch habe. Also wünschen wir für deinen Freund das Allerbeste. Ohne es ja, jetzt weiter. Ne? Das wünschen wir von Herzen und natürlich dir auch, Nicole. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. 1.24 Uhr haben wir. Hier ist Christine und Christine ist 51. Hallo Christine. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Um was geht's bei dir? Ja, mir geht's um Folgendes. Also eigentlich wollte ich, wenn ich darf, auch ein bisschen kritisieren. Natürlich. Weil eigentlich immer, also du hast auch sehr viele gute Seiten und die möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil die sind so bekannt, ja. Ja. Aber ich höre dich schon lange und auch manchmal mit Freunden reden wir über dich und so. Mhm. Und ich war gestern entsetzt, ab und zu bin ich entsetzt, aber so gestern diese Sache mit der Macht und dem Mann in diesem, der einen Menschen hat als Hund im Korb und dann deine Reaktion, ja? Und das ist so, dann sagst du sozusagen, als ob alles normal und okay wäre, ja, und ich, also wie liegt er oder was ist mit dem, ich weiß nicht, wie führst du ihn dann aus? Also das, was mir so entsetzt kommt, wenn ich dich kritisieren darf, ja, dass da fehlt mir dieses Moment, dieses Mitempfinden, was eigentlich abgeht. Ich kann es dir erklären, Christine. Ja. Du darfst wirklich, bitte sagt Kritik. Wir leben hier von Kritik, nur so kann man sich auch immer wieder verbessern. Nein, die Sache gestern war ja, das habe ich ja mehrfach auch unterstrichen, das beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Ha. Aber was ist die Freiwilligkeit? Weißt du, was sind das für Menschen? Weißt du, ob man sie dann nicht als Kinder missbraucht hat? Was sind das für Menschen, die sozusagen mit so, weißt du, was die Hintergründe? Und weißt du, das ist doch die Frage, was heißt die Freiwilligkeit? Sind das Menschen, die die Wahl haben von der Psyche her? Ja, aber absolut, absolut. Also was nur jedem Einzelnen vor sich geht, das weiß man ja nie im Leben bei keiner Sache. Ja, du hast nur gesprochen mit dem, in Anführung, ich sage Täter schon, ja, also mit dem Mensch, dieser Machtvolle sich vorkam. Ich hab auch schon mit der anderen Seite einige Male hier gesprochen, ja. die mir das ganz glaubhaft versichert haben, dass es ihre eigene private Entscheidung ist und sie können sofort wieder gehen, wenn sie keine Lust mehr haben. Ja. Also da habe ich gar keine Bedenken. Ja, dann wenn man sagt, okay, wenn man sich dann einig sagt, okay, wenn das die Freiwilligkeit habe, dann jetzt lasse ich meine Empfindung, das bin nicht ich habe es nicht einzumischen. Ja. Dann wann ist plötzlich eine, ich weiß nicht, Entsetzen, wenn man jemanden den anderen aufgegessen hat, da nicht gab nein, das, nein, der, nein, der nein. hat das auch gewollt. Nein, nein, nein. Also da muss man ja klare Grenzen ziehen. Ja, da meine ich, also der Punkt, wenn wir uns darauf einigen, der andere macht das freiwillig, ob man jetzt ihn quält und er bleibt am Leben und der andere sagt, okay, du darfst mich auch essen. Und es gab doch einen Fall, nicht ja, vor aber, Jahren, wo der eine das so gesagt hat. Ja, aber da gehen wir doch in den Bereich der Straftat. Hier geht es ja, hier, das ist ja strafrechtlich überhaupt nicht relevant, was die gestern gemacht haben, die Leute. Das andere, da reden wir über einen Mord, über einen Totschlag. Nein, wir reden darüber, was der andere Mensch mit sich machen lässt. Und du sagst, der Punkt ist Freiwilligkeit. Ja, aber wenn jemand sagt, ich lasse mich freiwillig von jemandem umbringen, richtig. Dann ist es trotzdem, da ist die Grenze, finde ich. Ja, da ist eben nur die Grenze. Ja, da ist die Grenze. Da ist definitiv die Grenze. Und dann ist für mich sozusagen auf meiner Ebene die Grenze viel früher, wo du sagst, verstehst du? Also man kann die Grenze kann man nein, schieben. Aber wir leben in einem freien Land. Wenn jemand. Wärst du ja dafür, dass es Gesetze gibt, dass Menschen dieser Art, dieser, wie auch immer, durchaus bizarren Sexualität nicht ausleben dürfen. Nein, wir sind froh, dass wir es ausleben dürfen in diesem Land. Solange wir niemandem schaden damit, ist das doch völlig in Ordnung. Ja, du gehst davon sozusagen, gut, du gehst davon, dass die Leute sozusagen alle Möglichkeit haben und gehe ich erstmal von aus, weil ich da grundsätzlich von ausgehen muss, in jeder Beurteilung vom Sachverhalt, dass es natürlich auch kranke Menschen gibt, die da reingeraten, aber kranke Menschen können auch in Ehen geraten und die Hölle absolut. Erleben. Also das ist ja schwer zu besprechen. War das das Thema oder wolltest du noch über was anderes reden? Ja, also das eine, das war eben diese Kritik, wo sozusagen hier mein Empfinden, aber es gibt auch mehr Menschen von solcher Art wie ich, ja, weil wie gesagt, ich rede auch in Freunden, wo wir dann sagen uns, meine ja. Güte, was es sozusagen auf Abgründe geht und wo ich da denke immer, ich sage jetzt, ich springe jetzt zu etwas anderem ab, aber so zum Beispiel, ja, weiß ich was, Brustvergrößerung, ja, mhm. Das war vor 10 oder 15 Jahren hat man genauso, hat man sich noch geniert bei Mädchen, ja, 16 mhm. Jahre, 17, mhm. weiß ich was. Jetzt spricht man schon gar nicht drüber. Ja, man spricht gar nicht darüber, es ist sozusagen salonfähig. Und das meine ich mit dieser Grenze. Und ich beobachte die Sexualität. Ich weiß nicht, wenn ein Mensch wirklich, also ich würde nicht gerne hier, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, ich würde nicht gerne so in so einem Land aufwachsen, wo ich so als Kind bombardiert worden wäre mit Sachen. Gebe ich dir völlig recht, aber das ist jetzt wieder ein Abwägen, wer bestimmt, was man machen darf und was man zeigen darf. Dann sind wir gleich in einem restriktiven System. Wenn du sagst, du willst nicht in einem Land aufwachsen, wo die Jugendlichen auch bombardiert werden mit Sexualität, mit Pornografie, gebe ich dir völlig recht. Ja. Gebe ich dir völlig recht. Das ja, und das ist, und weißt du, und das ist meine. Lass mich noch einen Satz sagen zur Brustvergrößerung. Ja. Auch da gebe ich dir wiederum recht, dass das bisweilen perverse Ausmaße annimmt. Ja, vor allem aber es wird auch immer wieder darüber diskutiert und auch kritisch darüber gesprochen. Ja, aber also ich muss dir sagen, jeder Arzt, der das macht, ist für mich unten durch. Und wo ist dann diese Politik, die sagt, okay, ich finde das pervers, dass man da die Kunst, ja, die sind ausgebildet, mhm. dürfen studieren, die machen das an diesen Mädchen, die dann, denen man sozusagen psychisch dann sagt, aber ich will dir sagen, wir können nicht von der Politik verlangen, dass sie ein Gesetz formulieren, wenn eine Frau, bis zu welcher Größe eine Frau sich den Busen vergrößern lassen darf. Das gibt's nicht, das geht nicht. Das ist, ich finde, das ist die Ethik von einem Arzt. Das ist die Ethik von Almaz, das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Absolut. Da würde man wieder sagen, wo ist die Grenze? Ich finde, dass ein Mensch, was hat er für eine, also zum Beispiel, es gibt sowas gar nicht, dass man keine Ahnung hat über diesen Körper, ja, dass man ihn, an ihm schnuppert. Das sind Menschen, wenn sie Beziehung haben zum Körper, die würden das nie machen. Mhm. Und darum schert sich keine. Mhm. Zum Beispiel, du hast vielleicht den Fall auch mitbekommen von der sogenannten Sexy Cora. Ja. Das war wirklich so ein Fall, wo ich dachte, was ist das für eine ärztliche Ethik, die auch nochmal so eine Brustvergrößerung vornehmen. Ja, die haben das nur noch verschoben, um eine Nummer nochmal größer zu machen und das hat nicht geklappt. Also ich finde das prinzipiell bei Mädchen nicht, warum spricht der Mann nicht über Beziehung zu dem Körper? Du tust deinen Körper nicht, wenn du einen Körper liebst, liebst du den, wie kann ich das ausdrücken? Du liebst die Substanz oder die Essenz. Mhm. Aber du gibst mir auch recht, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo eine ästhetische Operation durchaus begründbar ist und richtig ist. Ja, wenn jemand, ich weiß nicht, Unfall hat und so weiter, ja, wenn das nicht unbedingt ist. Nicht unbedingt Unfall, auch wenn jemand sehr unter seinem Aussehen leidet und man kann das operativ verändern und das ist auf solider Grundlage, dann ist es doch in Ordnung. Natürlich könnte man sich darüber streiten, wenn jemand liebt und geliebt wird, dann kann er auch einen, verstehst du, dann kann, das, der Liebe kennt, kann sozusagen kein Aussehen. Aussehen ist etwas, was man konditioniert bekommt. Liebe ist etwas ganz Tiefes. Sie wird auch einen einäugigen und buckligen lieben, natürlich. So weiter. Und mit solchen Themen, da beschäftigt man sich, da muss man sich in die Tiefe begeben, da hat sozusagen viele haben keine Lust dazu. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich wirklich schade. Da hast du völlig recht. Ich finde, dass man das so machen muss, auch wie du es jetzt gerade formuliert hast. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, und das ist immer die Frage der Grenzziehung. Wenn jetzt beispielsweise jemand unter einer sehr krummen Nase sehr leidet. Ha. Und es besteht die Möglichkeit, wirklich sehr leidet. Und es besteht die, oder eine sehr, sehr langen, schiefen Nase leidet. Und es besteht die Möglichkeit, durch einen chirurgischen Eingriff diese Nase zu richten. Warum soll man das nicht machen? Ja, weil natürlich, darf ich sagen etwas aus der von mir, von der Familie. Ich hatte eine Großmutti, die hatte so eine, sag mal, Adlernase oder Hakennase, ich war 9, als sie verstorben ist. Ich habe so sie geliebt und geachtet und vor allem habe ich immer gedacht, Mensch, sie hat so eine tolle Nase, ja. Das hat mich so an Vogel erinnert, habe ich mir gesagt, die ist sowas von staatlich für mich. Ja, für dich, aber jetzt sage ich dir, Jahrzehnte später sagte mir dann meine Mutti, wie meine Großmutter darunter gelitten hat. Gar kein Kind, weil sie Angst hatte, das Kind würde darauf übertragen. Aber ich will sagen, wo diese Liebe, diese Unschuld hat, die kommt nicht auf solche Ideen, dass eine Nase mit dem Haken ist schlechter als eine Nase, die gerade ist. Nein, das sind Konditionierungen. Natürlich, aber da kannst du mit viel Theorie, kommst du da nicht weiter, wenn jemand wirklich unter der Nase leidet. Und wenn man heute die chirurgischen Möglichkeiten hat, sie operieren zu lassen, ist es doch anmaßend, demjenigen zu sagen, nimm dich so an, wie du bist und geh nicht zum Chirurgen. Ja. Warum nicht? Ja, weil ich meine, weil die Alternative wäre, geh in die Liebe und dann wird dein Problem verschwinden. Nur damit beschäftigt sich keiner. Und ich meine, in die Tiefe der Liebe. Ich garantiere dir, wenn du in der tiefen Liebe bist, liebst du alles. Ja, aber wenn du nicht in der tiefen Liebe bist und unter deiner Nase leidest und man kann es so relativ einfach heute lösen, dann ist es doch wirklich okay. Ich bin ja nun wirklich, ich bin wirklich niemand, der für Schönheitsoperationen hier die Fahnen schwenkt, aber wenn man auf diese Art und Weise ein Wohlbefinden, auf was das Äußere anbelangt, bewirken kann bei einem Menschen, ja, warum denn nicht? Naja, gut, wenn das dann wirklich ist, nicht. Ich weiß nicht, ob es viele wie sagt man, Sendungen gibt es vorher, nachher und dann 10 Jahre später, nicht, ob das wirklich gebracht hat. Ach natürlich, bei ganz vielen Leuten. Ich habe im Bekanntenkreis so viele Leute, die das haben machen lassen. Und seitdem sind sie ganz... Die fühlen sich pudelwohl, die sind froh, dass sie es haben machen lassen. Ja. Domian, noch gut, okay. Das war sozusagen meine Kritik, dass ich dürfte. Und noch ein Wort zum dem Thema Macht überhaupt. Nicht? Ja. Weil ich habe mir darüber dann Gedanken gemacht und ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Macht an sich eigentlich überhaupt nicht existiert. Also wirklich Macht, weil ich meine, wenn... Das wäre schön, wenn du recht hättest. Dann wäre die Welt friedlicher. Nee, Macht, ich meine, gut, du kannst jemanden als Diktator terrorisieren, ja. Aber das ist das, was in einem Innern eines Menschen ist. Das wirst du ihm nie kaputt machen, egal wie du ihn körperlich, äußerlich kaputt machst. Also es gibt einen Kern, es gibt etwas in einem Menschen, was nicht zerstörbar ist. Mhm. Okay, Ja. Lass uns mal als Statement so stehen. Gut. Ich danke für deinen engagierten Anruf. Ja, freue ich mich auch, dass du mir, du bist immer hast. Du bist immer willkommen, wenn dir irgendwas auffällt, ruf gerne an und wir beide unterhalten uns. Das ist schön. Sehr gerne. Ja. Alles Gute, Christine. Dir auch, alles Liebe. Tschüss. Ciao. Ciao. 1.35 Uhr haben wir. 1.35 Uhr und 35 Sekunden. Und wir machen weiter mit dem Sven. Und Sven ist 63. Guten Morgen, Sven. Hallo, ich grüße dich. Hallo, Sven. Um was geht's bei dir? Ich möchte gerne mal Bezug nehmen auf einen Menschen, einen homosexuellen Menschen, der mit 18 Jahren bei dir angerufen hat und sich nicht outen wollte, weil seine Eltern so streng zu ihm sind. Ja, das gab es und gab es immer wieder hier in der Sendung. Mhm. Ja, und dazu wollte ich mal gerne Bezug nehmen und sagen, ich stamme aus einer Familie, wo so etwas überhaupt nicht gängig war. Das heißt also, die Akzeptanz war da überhaupt nicht vorhanden. Und zumal aus einer Hanseatenfamilie, das ging überhaupt nicht. Und auch eine ganz andere Generation, ne? Du bist 63, wenn du damals angekommen bist. Bist du homosexuell? Ja. Ja, wenn du damals mit 18 deinem Vater gesagt hättest, ich bin schwul, dann hätte er dich wahrscheinlich rausgeschmissen. So ähnlich war es auch später. Ach, so war es auch. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Und ich habe geheiratet, weil ich dachte, ich würde damit meine Homosexualität unterdrücken können. Wie alt warst du da? Da war ich 21. Ja. Und das ging auch 3 Jahre gut. Dann war meine Frau sexuell nicht interessiert. Das hieß, wenn ich gerne mal mit ihr schlafen wollte. Ach, dann, sie wollte nicht? Nein, da wollte sie nicht. Und du wolltest schon? Ja, sicher. Obwohl du schwul warst? Ja, und sie hatte immer Kopfschmerzen und Migräne. Ja. Und dann fuhr sie zu ihren Eltern. Und dann blieb sie da 3 Wochen und rief ich dann an und sagte mal, Gisela, kannst du nicht mal vorbeikommen? Mhm. Wir haben doch ein Eheleben. Mhm. Und da hat sie dann gesagt, das ist ihr egal. Ach. Und als dieser Satz kam, habe ich eine halbe Stunde gewartet, habe ich wieder angerufen. Ich sag, stimmt das, dass du sagst, das ist egal? Mhm. Und sagt sie, ja, das kann ich nur bestätigen. Mhm. Und daraufhin habe ich mich ins Auto gesetzt, bin in Hamburg in eine schwule Kneipe gefahren. Und hast es krachen lassen. Und habe dann das Leben entdeckt, was wirklich mein Leben ist. Ich meine, in der Zeit in eine schwule Kneipe gehen, war ja eine große Sache. Warst du sehr aufgeregt? Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe da eine halbe Stunde vor diesem Laden gestanden. Das glaube ich. Und ich habe geguckt, wie die Leute rein und raus gingen und habe dann bei jemandem gefragt, wie spät es ist. Ah ja. So verklemmt war man. Das war dann so in den 60er Jahren, ne? Wenn ich jetzt gerade mal rechne. So. Ja, Ende der 60er. Ende der 60er. Anfang der 70er. Genau, also ein bisschen locker wurde es dann schon in der Gesellschaft, aber immer noch, gerade was diese Thematik anbelangt, war es dann doch immer noch sehr verklemmt. Aber was ich, also jetzt komme ich nochmal zurück zu dem 18-jährigen Jungen. Mhm. Man kann ihm nur empfehlen, sich zu outen, denn man lebt danach so toll. Ich bin jetzt, du weißt, wie alt ich bin. Ja, ja. Aber ich fühle mich nicht als Ausgegrenzter oder als Schwuler, sondern ich lebe in dieser Gesellschaft, ich habe meine Punkte. Ja. Und ich werde akzeptiert. Und das ist das Entscheidende. Das ist toll. Und wir wollen froh sein, dass wir heute eine solche Gesellschaft haben. Ja, selbstverständlich. Ne? Aber da haben wir ja für gearbeitet. Soll ich mal ein Beispiel erzählen? Da bin ich an der Alster. Da war ein Theater. Da ging das hier um einen schwulen Film. Mhm. So. Und da habe ich davor gestanden. Mein Freund holte mich ab, kam vorbei und hat mich geküsst. Wobei die anderen Leute, die da nur am Jungfernstieg standen, erstmal ganz verschreckt waren, dann aber sagten, warum eigentlich nicht? Wie lange liegt das zurück? Also da bin ich um die 30 gewesen. Ja, ja. Ja. Wie lange warst du denn eigentlich dann noch verheiratet mit dieser Frau, die eigentlich auch nichts von dir wollte? 3 Jahre war ich verheiratet mit ihr. 3 Jahre. Und dann danach hast du richtig offen schwul gelebt? Habe ich offen schwul gelebt, war aber bemüht, auf Partnerschaften auszugehen. Also ich wollte nicht da nur immer rumtingeln. Ja. Und habe dann einen Freund gehabt, mit dem ich 20 Jahre zusammengelebt habe. Oh, das ist eine lange Zeit. Der dann an den 3 Buchstaben leider verstarb. Ich gehe davon aus, dass das dann deine Eltern, die konservativen Hanseaten, noch mitbekommen haben. Ja. Und wie haben die dann, als es dann wussten, darauf reagiert? Unterstützend. Unterstützend? Unterstützend. Das ist ja doll. Und haben dann immer gesagt, auch zu meinem Freund, das ist unser Sohn. Sehr gut. Das war, wenn wir unterwegs waren und in Urlaub fuhren, die hieß es immer, das sind unsere Söhne. Ach so, die haben dann nicht gesagt, das ist der Schwiegersohn, sondern das ist unser Sohn, das sind Brüder, so in dem Sinne. Ja, ja, ach so, in dem Sinne. Ah ja, so ein bisschen geschämt haben sie sich dann schon. Und so das gesellschaftlich dann irgendwie so, naja, das ist halt passt. Ja. Ja, also ich finde, ich meine, du kannst es nur bestätigen, mit auch in deinem Alter, dass sich da in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Und darüber kann man nur froh sein. Ja, selbstverständlich. Sehr. Nur, es ist heutzutage leider wieder so, dass junge Menschen wieder gegen Schwule, wie das so schön heißt, doch sehr aggressiv teilweise sind. Aber was? Das war nicht das Thema, warum ich angerufen hatte. Ich wollte eigentlich nur den 18-Jährigen, falls er zuhört, bestätigen darin, ja, offen zu sein. Absolut. Das war eigentlich mein Tenor. Das finde ich sehr gut und ich finde nett, dass du von dir auch ein bisschen erzählt hast, Sven. Und die Message ist angekommen, glaube ich. Die ist rübergekommen. Alles Gute und danke für deinen Anruf. Ich bedanke mich auch. Gerne, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Sandra. Und Sandra ist 27. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domia. Sandra. So. Ja, ich rufe an wegen der Anruferin eben, wegen der, wo der Freund in den Afghanistan einsetzt soll. Ja. Der Soldat ist und ja, du hast da, also ich war selber Soldatin 8 Jahre lang. Oh. Ja. Warst du auch in Afghanistan? Ja, dreimal. Als Sani, ich war außerhalb des Lagers und auch, ja, innerhalb des Lagers und ja. Ja, und du warst da sehr kritisch, was ich auch verstehen kann, einerseits, aber andererseits auch nicht mit dem ganzen Afghanistan-Einsatz. Mhm. Und zwar, also wenn wir jetzt nach Afghanistan, also wir sind ja jetzt in Afghanistan und wir haben diesen schlafenden Riesen damals mitgeweckt. Wir sind der Bündnispartner der NATO und wir haben gesagt, wir gehen damit hin. Mhm. Und wir haben diesen Riesen mitgeweckt, einen Feind, der früher nicht unbedingt unser Feind war, den haben wir mitgeweckt. Und wenn wir jetzt einfach da rausgehen, dann legt er sich nicht wieder schlafen. Weißt du, Sandra, ich habe nur die große Sorge. Ich habe das noch mitbekommen, dass die große, aggressive Sowjetunion, ja, die nicht lange gefackelt hat und wo es keine öffentliche Presse gab, die irgendwas angeprangert hat. Ja. Die war lange in Afghanistan, du weißt das. Ja, ja, klar. Und die haben das nicht geschafft. Ja. Und ich habe die große Sorge, dass in 1-2 Jahren die NATO und auch die Deutschen infolgedessen rausgehen aus Afghanistan und es genau so ein Ergebnis ist. Und es, ja, sind so viele Soldaten, sowohl deutsche als auch internationale, umgekommen. Und dann fragt man sich, für was? Für was? Genau, aber das verstehe ich auch und diese Frage stellt man sich oft auch als Soldat. Also man ist da in so einem Zwiespalt, ne? Mhm. Weil einerseits, klar, bin ich Soldat, aber andererseits, ne, bin ich auch nicht doof. Wenn du warst jetzt da, du weißt wirklich, wovon wir reden. Was, ja, geht in dir vor, wenn du jetzt wie vor ein paar Tagen dann die Nachricht hörst, drei Kameraden erschossen? Ja, also es ist schrecklich. Also jetzt im Moment habe ich keine Bekannten da. Mhm. Aber letztes Jahr, als der eine Tote war, und da sind halt auch, da waren Bekannte von mir da. Und das ist dann natürlich, und ich wusste auch, dass der in der Region Bachlan unterwegs war. Mhm. Und der schrieb mir jeden Tag eine SMS und dann kam keine SMS, was aber auch normal ist. Weil wenn sowas passiert ist, ein Attentat, dann wird da halt alles blockiert. Dann kann man sich erstmal nicht melden, ja. Mhm. Aber dann macht man sich wahnsinnige Sorgen. Das ist, und ja. Und auch so, wenn man das hört immer, dass ein Kamerad oder Kameraden gefallen sind, das ist... Hattest du denn in den, ich meine, du warst ja eine ganze lange Zeit insgesamt dort, gab es auch Situationen, wo du Angst um dein Leben hattest? Ja, schon. Also da zumindest, wo man mal kurz drüber nachgedacht hat. Also es ist... Kannst du mal so eine Situation beschreiben? Ungern. also... Ungern, weil du das nicht darfst oder weil du dich nicht daran erinnern möchtest? Ja, einerseits darf ich es nicht. Ach so, okay, da will ich dich ja nicht drängen. Ja. Okay, ja, ja. Aber es gab solche Situationen, wo du auch Angst hattest und... Ja, und es ist, also es hört sich jetzt blöd an, auch so ein bisschen heroisch vielleicht, ist aber nicht so gemeint, aber wenn man da wirklich mal eine echte Kugel um die Ohren fliegt, das ist halt keine Platzpatrone wie auf dem Übungsplatz oder sonst irgendwas. Und das ist wirklich scharf und dann geht einem das mal kurz durch den Kopf, kurz und Sekundenbruchteile und dann ist man wieder im Geschehen, weil dann, du darfst ja nicht drüber nachdenken, wenn du da bist. So, jetzt hast du sehr viel mitbekommen. Du hast auch viele Insider-Informationen mitgekriegt, die du nicht öffentlich sagen darfst. Ja. Dennoch meine Frage, glaubst du, dass die NATO erfolgreich dieses Land verlassen wird? Also Nein. Es gibt, diesen Krieg kann man nicht gewinnen. Aber das ist doch eine ganz schreckliche Aussage letztendlich. Ja. Warum ja, dann immer noch mehr Menschen in den Tod schicken? Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach da rausgehen, dann kommen die halt zu uns. So, es ist ja nicht so, dass die dann einfach sagen, ja, dann machen wir jetzt hier schön weiter in unserem Afghanistan, finden wir toll, schießen wir hier halt ein paar Frauen um oder so. Nein, das ist nicht so. Also wenn wir da weggehen, dann kommen die hier hin. Ja, das sagt man so. Das ist mir auch sehr abstrakt, dass jetzt irgendwelche Taliban dann nach Deutschland kommen. Ja, also es werden Attentate dann passieren. Ja, das Traurige ist ja, dass die Attentate so auch passieren. Ja. Das Schwierige ist ja bei diesem Krieg, es hat ja lange genug gedauert, bis mal die Politik sich dazu entschlossen hat, dazu Krieg zu sagen, was auch völlig albern war. Ja, absolut. Ne? Das findest du auch. Ja. Ja, ganz schrecklich war das. Das war für uns auch eine schlimme Situation, eine schwierige Situation. Das glaube ich. Weil wir wussten, dass es Krieg war. Und wenn man da nicht den Rücken gestärkt bekommt von den eigenen Leuten. Mhm. Und das ist auch immer das, wo ich auch lange und viel schon mit Menschen drüber gesprochen habe, die immer gesagt haben, naja, warum machst du das und. Mhm. Ich fand es toll, wenn unsere Soldaten da hinten mal unterstützt würden, weil wir haben das verdient, wir machen da einen guten Job, aber sie kriegen so wenig Rückhalt und die Bevölkerung hat uns dahin geschickt, weil sie haben damals den Bundestag gewählt. Naja, wir sind dahin geschickt worden, wir führen das ja nur auf. Ja, also da muss man Unterschied machen zwischen dem Bundestag und der Bevölkerung. Es gibt eben keinen Rückhalt in der Bevölkerung, da hast du völlig recht, weil den Menschen das nicht begreiflich ist, was da passiert. Aber da können wir nichts tun. Nein, absolut nicht. Nein. Und wir müssen uns immer wieder rechtfertigen dafür, weißt du, dass wir das tun. Mhm. Es ist auch keine Frage, ob man gehen will oder nicht. Da geht man hin. Wenn man sich für den Beruf des Soldaten entschieden hat, dann geht man dahin. Ja, ja, das sehe ich allerdings auch so. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich bin Zivildienstleistender gewesen und Kriegsdienstverweigerer. Ja. Und da macht man sich ja vorher auch Gedanken, was will ich? Und wenn ich mich entscheide, ich will Soldat werden, dann geht man da auch hin. Ja, aber viele machen sich, weißt du, viele, die jetzt zur Bundeswehr kommen, machen sich wenig Gedanken darüber. Die sagen, ja, Bundeswehr ist ein guter Arbeitgeber, verdiene ich gutes Geld, gute Arbeitszeiten. Wie ist das denn bei dir? Würdest du oder wirst du nochmal runtergehen? Ja. Ja. Ja. Steht das auch jetzt schon konkret an, oder? Nee, ich hab Dienstzeitende. Ich bin nicht mehr bei der Bundeswehr, aber ich würde es wieder tun. Ach so, du hast Dienst. Ja, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin keine Soldatin mehr. Ach so. Warum bist du rausgegangen aus der Bundeswehr? Weil meine Dienstzeit zu Ende war und ich sie auch nicht verlängern wollte. Warum wolltest du sie nicht verlängern? Es gab mehrere Gründe. Einmal private Gründe. Ach so, okay. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es sind viele junge Kameraden da und man ist nicht zu alt jetzt, 27, aber ich habe dann auch ein gutes Jobangebot bekommen im öffentlichen Dienst. Ah, ja. Ich verstehe. Im öffentlichen Rettungsdienst. Hast und das dann genutzt. Habe ich gesagt, ja. Ich würde aber gerne die Gelegenheit eben noch nutzen, als dich als Soldatin, als alte in Anführungszeichen Soldatin. es gibt auch ältere. Genau. Fragen, wie du die Geschehnisse im Moment um den derzeitigen Verteidigungsminister Gutenberg siehst. Also ich wusste, dass das kommt. Also ich finde, er sollte auf jeden Fall im Amt bleiben. Er ist was er da gemacht hat, ist scheiße. Weil ich glaube auch, dass es Plagiat ist. Das finde ich auch blöd und dafür hat er ja den Titel auch abgeben müssen, auch recht. Aber ich möchte, dass er im Amt bleibt, weil er macht seinen Job als Verteidigungsminister, macht er gut. Das heißt, du fandest ihn auch als Soldatin gut als Chef sozusagen, ja, als oberster Chef. Sehr gut. Also ich habe ja auch ein paar andere noch mitgekriegt und ich muss sagen, das war der Beste oder ist der Beste und ich hoffe wirklich, dass er im Amt bleibt. Ich bin keine CDU-Wählerin, noch keine CSU, eigentlich genau das Gegenteil. Ah ja. Aber ist ja interessant. Macht er einen guten Job. Ja. Das heißt, du würdest sagen, dass er auch bei den Soldaten einen großen Rückhalt hat, würdest du das so formulieren? Ja, würde ich so formulieren. Ich glaube, so viel Rückhalt hatte noch nie ein Verteidigungsminister. Ja. Der macht seinen Job gut und wir hatten vorher, oh Gott, den Jungen, das war ja eine Katastrophe. Der hat uns Soldaten richtig wehgetan, dem er das immer geleugnet hat. Mhm. Immer. Und es kamen Soldaten nach Hause und es war immer noch kein Krieg. Struck war ein guter Verteidigungsminister? Ja, also es ist besser als jung, aber schlechter geht ja auch nicht mehr. Ja, okay. Ich glaube, wer auch noch ein guter Verteidigungsminister war, das ist aber schon lange her, das ist Volker Rühl, dann wirst du dich gar nicht mehr erinnern. Ja, den fand ich nicht mehr im Amt. Ja, aber, den fand ich immer sehr beeindruckend. Obwohl das nicht meine Partei ist, aber den fand ich auch einen guten Typ. So, Sandra, ich danke dir für deinen Anruf, für deine Äußerungen. Ja, und gerne. Das ist natürlich hochinteressant, dann so jemanden dann sprechen zu hören wie dich, die wirklich vor Ort war und die Dinge dann noch wieder ganz anders und differenziert sieht. Ich danke dir sehr herzlich. Ja, gerne, Domi. Alles Gute. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss. Herbert, 61, guten Morgen. Ja, hallo Domi. Hallo Herbert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten gesprochen in der Nacht von 14. auf den 15. Ich bin der Mensch, der im Rollstuhl sitzt und ich hatte dir erklärt oder erzählt von meiner schweren Erkrankung, Polyneuropathie mit Lähmung in den Beinen und sowas. Ich erinnere mich sehr gut und die Sorge hast du, dass du bald ganz gelähmt sein wirst. Genau, ja. Und da hatten sich einige Zuhörer und Zuschauer gemeldet und eure Redaktion war so nett, mir die E-Mail zu schicken. Ich habe mit einigen auch schon Kontakt aufgenommen. Sehr gut. Und eine Dame war dabei, ich sag jetzt nur mal den Vornamen, eine Lydia. Lydia. Die hat mir einen Gutschein zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt hatte, ich würde gerne noch mal ein Musical besuchen. Ja. Die hat mir sage und schreibe einen Gutschein über 200 Euro zur Verfügung gestellt. Nein. Da bin ich so geplättet von, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass es so ein lieben Menschen gibt, der Menschen in meiner Situation, der viel mitgemacht hat jetzt und krank ist, so eine Riesenfreude gemacht. Ich habe geweint, muss ich sagen. Das freut mich aber sehr. Wie wirst du diesen Gutschein jetzt verbrauchen? Ich habe das jetzt vorgestern gebucht in Hamburg bei der Musical, die Karten vertreiben da. Ja. Und fahre am 29. Mai mit meiner Pflegerin zu Sister Act. Sister Act. Ja, da haben wir zwei Karten in der ersten Preiskategorie, fünfte Reihe. Das ist ja so. Speziell das für Rollstuhlfahrer und wir werden dann einmal im NH-Hotel in Hamburg übernachten da und die Lydia wird wahrscheinlich heute auch zuschauen. Sie hat nämlich geschrieben, ich hatte mit ihr E-Mail-Kontakt und sie hat geschrieben, dass sie sehr oft deine Sendung guckt. Wenn sie guckt, ganz, ganz liebe Grüße. Ja, sage ich auch. Gemacht, weil ich jetzt am Montag nochmal ins Krankenhaus gehe für circa 3 Wochen, dass wir danach telefonischen Kontakt aufnehmen. Also Lydia, da sage ich aber auch wirklich Dankeschön, das finde ich sehr nett und freue mich da riesig. Solche Sachen kommen immer wieder mal vor, wenn uns hier Leute von ihren Schicksalen erzählen, dass sich dann andere melden. Und das konnte ich überhaupt nicht begreifen. Ich war, wie gesagt, geplättet. Und ich hatte dann gedacht, vielleicht ein Gutschein über 50 Euro, aber über 200 Euro. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, zwei Karten der besten Preiskategorie gekriegt an einem Samstag. Und freue mich riesig, riesig. Und wie gesagt, werde dann auch mit Lydia in einigen Wochen Telefonkontakt aufnehmen. Wir haben per E-Mail geschrieben. Und Grüße an Lydia, falls sie zuschaut. Und nochmal vielen, vielen Dank. Ich erinnere mich ja, dass die Erkrankung ist ja nun wirklich sehr dramatisch, die du hast und du musst dich ja jetzt auch dann beeilen, das dann auch bald zu machen. Richtig, ne? Dass ich das auf jeden Fall kann man nicht so lange hinschieben. Genau. Ja, genau. Ne? Und von daher passte das alles, wie das jetzt passiert ist. Aber ich muss dir sagen, Herbert, du hast auch hier bei uns, bei meinen Mitarbeitern, wir haben ja immer eine Besprechung nach der Sendung noch einen ausgesprochen guten Eindruck hinterlassen, weil du wirklich trotz deines schweren Schicksals und der schweren Erkrankung ein so positiver Mensch bist und so lebensbejahend. Ich habe schon vielen Menschen auch schon geholfen durch meine Arbeit im Behindertenbeirat und. Genau, du bist ja sehr aktiv noch gewesen. Ich bin immer ein aktiver Mensch gewesen, habe immer gerne mit Menschen auch zusammen was gemacht und getan. Und von daher kriegt man jetzt vielleicht durch Lydia vielleicht ein bisschen ein kleines Stück davon zurück. Also Lydia, du bist ein Engel und hast dem Herbert eine große Freude gemacht und wir freuen uns mit dem Herbert. Und auch deinem Team viele, viele Grüße und vielen Dank nochmal auch, dass sie mir die E-Mails zugeschickt haben. Natürlich. Ich habe mit einigen, die auch von dieser Krankheit ähnlich betroffen sind, zwar nicht ganz so schwer, schon telefoniert und werde auch mit einem weiter Kontakt halten. Also ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und uns das erzählt hast. Das finde ich sehr schön und freue mich. Ja, doch, das wollte ich unbedingt loswerden und dass das auch mal bekannt wird, dass es so herzlich gute Menschen gibt. Die gibt es wirklich, ja? Die gibt es. Die gibt es, das weiß ich zu genau jetzt durch diese Sendung auch. Ja. Dann wünsche ich eine gute Fahrt nach Hamburg und ein tolles Erlebnis im Musical. Ja, das wird es mit Sicherheit. Lieber Herbert, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Dir, liebe Grüße und deinem ganzen Team. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. So, und hier ist die Bojana. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Bojana, 41 Jahre alt. Ja, genau. Bojana, was geht's? Ja, und zwar habe ich so ein ziemliches Problem, weil für mich stellt das ein Problem dar, weil ich meine zwei Kinder seit 10 Tagen nicht gesehen habe. Wie alt sind die Kinder? Die sind 7 und 9. Und du hast sie seit 10 Tagen nicht gesehen? Ja. Wo sind sie? Und zwar, die wurden von meinem Ex abgeholt von der Schule, ohne dass ich was wusste. Das ging, weiß ich nicht, innerhalb von einer halben Stunde ging das so, dass, ich war schockiert, ich habe nur einen Anruf bekommen, die Kinder werden abgeholt, die leben ab jetzt beim Vater. Aber und ich bin zur Schule gerannt und die Kinder waren weg. Ihr seid geschieden? Nein, wir waren nie verheiratet. Ihr wart nie verheiratet. Wie ist es denn geregelt? Wer hat das Sorgerecht? Also wir hatten das zusammen gehabt damals. Mhm. Ich hatte es auch so gelassen bei der Geburt von den Kindern und habe ich gedacht, ja, es war in Ordnung, warum nicht? Mhm. Und wie wurde es bisher geregelt? Wie habt ihr das im Alltag gemacht? Ja gut, ich habe ihn halt dieses ganz normale Besuchsrecht eingeräumt. Also er hatte alle 14 Tage normalerweise die Kinder, mhm, was er auch nicht immer eingehalten hat. Und ich auch nicht, aber das lag halt sehr oft auch an den Kindern. Wollten die Kinder nicht zu ihm? Nein. Nein? Die wollten absolut nicht. Die haben sich gesträubt. Warum? Ich weiß es nicht. Sie wollten einfach nicht. Aber die 7 und 10, die erzählen doch dann schon was. Sind die schlecht behandelt worden da? War es da nicht? Ja, der Vater, der ist anders. Das ist, wie soll ich sagen, ich bestreite nicht, dass ein Vater seine Kinder nicht liebt, dass er sie liebt oder so. Wahrscheinlich liebt er sie auf seine eigene Art und Weise vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber so Kinder sind doch ehrlich. Die sagen doch, nee Mama, ich will da nicht hin, weil. Die müssen doch irgendwas gesagt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es oft immer überreden müssen. Manchmal. Er hat jetzt die Kinder weggenommen, die er entzogen und verstößt doch damit gegen Recht. Nee, eigentlich nicht. Weil ihr beide das Sorgerecht habt. Nein, weil einfach das Gericht ihm das so einen vorläufigen Beschluss erlassen hat, wo drin steht, er hat die alleinige elterliche Das ist jetzt ein neuer Gerichtsbeschluss. Ja, also zwar vorläufig, aber. Und warum ist der zustande gekommen? Ja, es ging darum, dass er Unterhalt zahlen sollte. Ja. Von 2007 bis 2011. Und weil er ja nie gezahlt hat, wir hatten uns 2007 getrennt und warum entzieht das Gericht dir die Kinder? Weil er beim Jugendamt erzählt hat, ich würde Drogen nehmen, ich würde die Kinder verwahrlosen lassen, nimmst du Drogen? Ich nehme keine Drogen und habe nie Drogen genommen. Ich meine, ich bin, was Drogen betrifft, also ganz, was soll ich sagen, also das ist für mich ein No-Go, absolut. Hast du oder hattest du einen Rechtsanwalt, der da für dich gekämpft hat? Ja, ich habe am 15. hat er die Kinder geholt und ich bin also, das, was ich noch geschafft habe, ich bin zum Rechtsanwalt, bin zur Polizei, zum Rechtsanwalt und habe versucht, alles in die Wege zu leiten. Ja, und dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch, einen leichten Schlaganfall und ja. Wie geht denn sowas? Ich weiß das gar nicht. Kann ein Vater einfach diese Behauptung in den Raum stellen, die nimmt Drogen und die lässt die Kinder verwahrlosen und danach entscheidet ein Richter? Wird das nicht geprüft? Normal, dann hat er ja noch die Frau vom Jugendamt auf seiner Seite gehabt. Die hat das bestätigt? Nein, sie hat einfach nur gesagt, ja, die Kinder, die Tochter hat jetzt 19 Tage in der Schule gefehlt, obwohl sie wirklich sehr gute Noten hat. Ja. Sie hat wirklich nur Einser und Zweier und eine einzige Vier. Also das Jugendamt hat nicht auf deiner Seite gestanden? Nein, absolut nicht. Warum? Weil ich denke, also die Frau ist total parteiisch gewesen. Sie hat mir die Wörter im Mund umgedreht. Mhm. Bojana, jetzt muss ich dein Wort leider abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich bitte Folgendes zu tun. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja, okay. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen.